Good morning from Reinhard and the best translator of the world. Guten Morgen von Reinhard und dem besten Übersetzer der Welt. Actually, you know what? If he drops out of the race right now, aber eigentlich, wenn jetzt gerade ausfallen würde, wäre es auch kein Problem. Marina is sitting right here. Weil Marina gerade hier sitzt. And she's a top translator too. Und sie ebenfalls eine Top-Übersetzerin ist. So we could fire him if you would want to. Wir könnten ihn also feuern, wenn wir wollten. The only thing is, everybody says Marina has such a cute, squeaky little voice. Jeder sagt, dass Marina so eine liebe, sanfte Stimme hat. It's because she's so cute and sweet. Und das deshalb, weil sie so lieb und süß ist. So let's keep talking about the world. Reden wir aber jetzt weiter über die Welt. To the world, embracing the cross, identified with it. Der Welt gegenüber gestorben zu sein, das Kreuz annehmen und damit identifiziert zu sein. First thing that John is saying, the lust of the flesh. An erster Stelle erwähnt Johannes die Begierden des Fleisches. It's that if you're driven by the desires just like the world, then actually we're not dead to the world. Wenn wir von Sehnsüchten der Welt getrieben sind, sind wir der Welt gegenüber nicht gestorben. The second thing, the lust of the eyes. Dann sprach er über die Begierden der Augen. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? The meaning is exactly the same thing that Eve did. Es ist genauso, wie es bei Eva war. See something and desire it. Etwas sehen und es begehren. You know, I taught my boys when they were little. Ich habe meinen Jungs, als sie klein waren, Folgendes gesagt. Guys, if you see an advert, always remember they're lying. Immer wenn ihr eine Werbung seht, merkt euch, es handelt sich um eine Lüge. They don't really care about you having a nice product. The only thing they want is your money. Es ist denen völlig egal, ob ihr ein schönes Produkt bekommen sollt. Das Einzige, was sie wollen, ist euer Geld. I don't surrender to that. Ich gebe mich dem nicht hin. I have a lot of fun when telemarketers call me. Ich amüsiere mich immer sehr, wenn Telefonmarketing-Leute mich anrufen. One day, one of them called me. Eines Tages rief mich jemand an. Sir, you have won a cruise and you only have to pay $1. Und sie sagte zu mir, sie bekommen eine Kreuzfahrt und brauchen nur $1 bezahlen. I said, thank you, I don't want the cruise. Ich sagte, danke, ich möchte das nicht. The lady said, but you don't understand. Die Frau sagte, aber sie verstehen nicht. You can take your wife on a one-week cruise and all costs you $1. Sie könnten mit ihrer Frau eine einwöchige Kreuzfahrt machen und alles kostet sie nur $1. I do understand, but you don't understand me. Ich sagte ihr, ich verstehe sie, aber sie verstehen mich nicht. I don't buy things on impulse. Ich kaufe nichts auf Impuls. I buy things because I need them, but not because I see them. Ich kaufe Dinge, weil ich sie brauche, aber nicht, weil ich sie sehe. You know, and this lady tried to convince me that I'm really, really stupid. Diese Dame versuchte mich zu überzeugen, dass ich wirklich dumm bin. I said to her, listen, ma'am, I didn't desire a cruise before you called me, so why would I desire it now? Ich sagte zu ihr, hören Sie, meine Liebe, ich wollte keine Kreuzfahrt, bevor Sie mich angerufen haben. Warum sollte ich das jetzt wollen? I just don't do that. Ich mache das einfach nicht. When I need a car, I buy a car because I need a car. Wenn ich ein Auto brauche, kaufe ich ein Auto, weil ich es brauche. I buy the car that I need and serves my purposes. Und ich kaufe das Auto, weil ich es brauche und es dient mir für meine Zwecke. Think about how many Christians are driven by the lust of their eyes. Aber denkt mal nach, wie viele Christen von den Begierden ihrer Augen getrieben sind. See, I need to have this. Schau, das muss ich haben. That means we are actually surrendered to the system of this world. Das bedeutet, dass wir eigentlich dem System dieser Welt hingegeben sind. Listen, don't think I'm a Franciscan. Denkt ja nicht, ich wäre ein Franziskaner. I'm not. Das bin ich nicht. I can enjoy all the good things that God gives me. Ich kann alles Gute, das Gott mir gegeben hat, genießen. Saying is to be driven by the lust of the eye is so, so terrible, and I tell you why. Was ich sagen will, ist, getrieben von den Begierden der Augen zu sein, ist so schlimm und ich sage euch warum. Because suddenly the world has gripped us and we don't even know it. Weil uns plötzlich die Welt erfasst hat und wir es nicht einmal wissen. It happens so easily. Und es geschieht so leicht. You've got to make a decision that the lust of the eye is not controlling you. Ihr müsst also eine Entscheidung treffen, dass euch die Begierden der Augen nicht kontrollieren können. We are dead to these things. Wir müssen diesen Dingen gestorben sein. The third thing that John is saying, das dritte, das Johannes erwähnte, is the pride of life. Ist der Hochmut des Lebens. So the system of this world, it works in these three ways: the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Das System dieser Welt arbeitet nach diesen drei Kriterien: dem Begierden des Fleisches, dem Begierden der Augen und dem Hochmut des Lebens. So what's the pride of life? Was ist also der Hochmut des Lebens? Look what I've achieved. Schau, was ich erreicht habe. Look at what position I have. Schaut, was ich für eine Position habe. Oh, I have a million followers on Instagram. Oh, ich habe 1 Million Follower auf Instagram. I'm up here, you're down there. Okay, remember that. Hey, ich bin hier oben und du da unten, merk dir das. That's like the pride of life. Das ist der Hochmut des Lebens. That's how the world does it. So macht es die Welt. The world strives for position, and when they've reached a position, they're so proud of it. Die Welt kämpft um Positionen, und wenn sie diese erreicht haben, sind sie so stolz drauf. But if you're dead to the world, then this does not mean anything to us anymore. Aber wenn ihr der Welt gegenüber gestorben seid, bedeutet euch das nichts mehr. No, this has entered into the church, and it's so, so obvious. Das ist in die Gemeinden hineingekommen und ist so offensichtlich. And yet it's so subtle. Und dennoch so subtil. It's put on a religious cloak. Weil es innerhalb der Gemeinde unter einem religiösen Deckmantel läuft. We would not say that we do this. Wir würden nicht sagen, dass wir das machen. We insist on being called pastors. Aber dennoch bestehen wir darauf, Pastoren genannt zu werden. Insist on bragging about our ministry. Wir sind ganz stolz auf unseren Dienst. We insist on standing firm in our position. Wir bestehen darauf, unsere Position beizubehalten. All that is the pride of life. All das ist der Hochmut des Lebens. It's time for the church to really rise up and be dead to the world. Es wird Zeit für die Gemeinde aufzustehen und der Welt gegenüber tot zu sein. Tomorrow I tell you why this is important to Jesus. Morgen erzähle ich euch, warum das so wichtig für Jesus ist. See you tomorrow. Bis morgen.